Ehe ich mich versah, war ich auf dem Sofa eingeschlafen. Als ich aufwachte, war es bereits Abend. Die Dämmerung schwebte über den Dächern und färbte sie purpurrot. Ein weicher Flaum schmiegte sich an meine Schultern. Jemand hatte mich zugedeckt. Ob es Christopher gewesen war? Zu gerne hätte ich das gewusst. Na, gut geschlafen? Sarah sprang mich an und legte den Kopf dabei schief wie ein Dackel. Zuerst war ich erschrocken, doch dann lächelte sie so zuckersüß, dass ich ihr nicht länger böse sein konnte. Unser Sofa ist einfach das Allerbeste, sprudelte es aus ihr heraus. Ich war gar nicht gefasst auf den Schwall Worte, mit dem sie mich überschwemmte. Ich habe schon auf einigen Sofas geschlafen und sie waren alle unbequem. Aber unser Sofa, das ist super. Möglicherweise ist es sogar das beste Sofa der Welt. Aufgeregt trippelte es von einem Fuß auf den anderen. Ich war das Geschenk, das sie auspackte. Schicht für Schicht riss sie das knisternde Papier mit ihren Knopfaugen in Fetzen. Sie trat näher an mich heran und schaute, welches neue Spielzeug sich unter der Verpackung verbarg. Nicht weglaufen, lachte sie. Ein Kesselpfeifen lockte sie in die Küche. Beschwingten Gang und zwei Tassen Tee kam sie zurück. Ich streckte mich. Jetzt bin ich wach, glaube ich. Schön, das ist einfach perfektes Timing. Ich habe gerade Tee gekocht. Bist du jetzt in England? Tea time, tea time. Sie reichte mir eine Tasse. Hier ist Earl Grey. Das macht dich munter. Der Tee dampfte mir heftig ins Gesicht, als ich daran nippte. Ich verbrannte meine Zunge beim ersten Schluck. Du siehst entkräftet aus. Ich schüttelte den Kopf. Die Reise war einfach anstrengend, denn ansonsten geht's mir gut. Verstehe. Ach, das kriegen wir hin. Bei uns gibt es sehr hervorragendes, gesundes Essen. Ich koche echt gut. Du magst es kaum für möglich halten. Musiker, die auf dem Wochenmarkt frisches Obst und Gemüse einkaufen gehen. Aber Chris besteht darauf. Also kann man sagen, wir leben gesund. Sie zwinkerte mir zu. Außer manchmal am Monatsende, da könnte es knapp werden. Man kann es eben nie genau voraussehen, was die Zukunft bringt. Aber jetzt, wo du da bist, habe ich das Gefühl, dass etwas Gutes passieren wird. Sie lächelte so überzeugend, dass es ansteckend war. Es war ungewohnt, welche Herzlichkeit sie mir entgegenbrachte, obwohl sie mich gar nicht kannte. Ich hatte noch nie so eine unkomplizierte Person getroffen. In dieser Hinsicht glich sie wirklich einem Kind, das offen auf andere zugeht und sich nicht darum kümmert, was andere von ihm denken. Oder ein freundliches Hündchen, das jeden Passanten mit seinem Charme und dem Finger wickelt. Erzähl mir von Christopher. Wie lange wohnt er schon hier? Sarah sprang sofort darauf an. Oh, eine ganze Weile. Und du? Eigentlich habe ich zwei Wohnungen. Sie überlegte kurz, sortierte ihre wirren Gedanken. Naja, das kann man so einfach auch wieder nicht sagen. Also hör zu, ich erzähle dir die Geschichte. Sie wackelte mit dem Hinterteil, als suchte sie eine besonders bequeme Position. Als ich aus den USA nach London gekommen bin, habe ich mich in einer alten Lagerhalle eingenistet. Wir nennen es liebevoll das Künstlerhaus. Das ist so eine Art lose WG für kreative Köpfe und Querdenker. Nur ein Koffer voller Kleider, eine Matratze auf dem Boden, ein Badezimmer für was weiß ich nicht wie viele Leute. Ich sage dir, das war ein Chaos. Aber es war auch sehr aufregend, da ich fast täglich neue Leute kennengelernt habe. So habe ich meine Schüchternheit überwunden. Früher war ich nämlich so richtig zurückgezogen. Aber mit der Zeit löste sich das Problem von alleine. Jetzt rede und rede ich wie ein Wasserfall und es ist eher schwierig, mich ruhig zu stellen. Sie lachte und strich sich eine Strähne aus dem Gesicht. Ich betrachtete ihre geröteten Wangen. Vor einem Konzert habe ich dann Christopher live spielen gesehen. Es war so eine winzige, urige Bar neben dem Maryland oder um die Ecke. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Jedenfalls war ich hin und weg. Zu dieser Zeit spielte Christopher noch in einer anderen Band, Magenta High. Ich habe geduldig gewartet, bis die Show vorbei war. Was heißt Show? Es war eine kleine Vorstellung. In die Bar passten ja kaum 50 Leute hinein. Mann, war ich aufgeregt, ihn anzusprechen. Aber ich habe es geschafft. Und er war auch aufgeregt. So hat es dann gepasst. Chris ist nämlich gar nicht so selbstsicher, wie er tut. Aber er ist wirklich toll. Wie ging es weiter? Ich bin zu allen Gigs gekommen. Ich habe keinen einzigen ausgelassen. Dann durfte ich auch mal Backstage gehen. Diese Nacht haben wir das erste Mal miteinander geschlafen. Sarah grinste. Ja, der Alkohol. Oh je, du bist ja seine Schwester. Ich hätte das eben nicht sagen sollen. Du hast nichts gehört, ja? Chris wird mich umbringen, wobei... Sie zog die Schultern hoch und lächelte verstohlen. Hätte ja was von ihm gefoltert zu werden. Ihr Lachen klang tief und kehlig. Ich könnte so viel erzählen, aber wahrscheinlich ist es total langweilig für dich und du würdest wieder einschlafen. Nein, erzähl bitte, wie ging es weiter? Das war recht einfach. Magenta High haben sich in eine Richtung entwickelt, die Chris nicht gefallen hat. Schließlich hat er die alte Band verlassen und sein eigenes Projekt begonnen. Mit mir zusammen. Das war dann Sign Low. Was wir jetzt sind. Ich war wirklich glücklich mit meinem Leben. Sie ließ ihren Blick kurz wandern und schaut auf einmal betrübt. Wir waren 5 Jahre zusammen. Dann hat er mich betrogen. Oh, das tut mir leid. Ein unangenehmer Moment der Stille streifte meine Haut und rieb daran wie grobes Schmirgelpapier. Es war eine schöne Zeit mit ihm. Gedankenverloren spielte sie mit der Hand in ihren blonden Locken, die so gar nicht zu ihrem glatten Pony passten, aber einen besonderen Charme ausmachten. »Naja, es ist ja nicht alles vorbei und aus. Wir haben immerhin noch die Band zusammen.« »Was ist dein Part in der Band?« fragte ich und hoffte, das traurige Thema dämpfen zu können. »Ich spiele Bass. Chris ist zuständig für die Synthesizer, die Drum Machine und die Produktion. Und wir beide singen. Wir sind eben experimentierfreundlich.« »Chris spielt ja ohnehin fast jedes Instrument.« »Wirklich?« »Ja«, Sarah lächelte stolz. »Chris ist ein Genie. Das muss er auch sein, denn es gibt einfach zu viel schlechte Musik. Seine alte Band wurde zu kommerziell. Chris hasst Mainstream und die ganze Musikindustrie. So haben wir uns gesagt, bleiben wir dem fern und managen uns selbst. Das ist eine ziemliche Arbeit, kann ich dir sagen. Mal läuft es gut, mal schlecht, aber es geht immer weiter. Vor allem, da wir richtig hinter der Musik stehen, die wir machen. Elektronische Musik so ein wenig retro, die 80er wiederbelebt mit modernen Elementen, verstehst du? Ich glaube schon. Magst du die 80er? Depeche Mode, Soft Cell, The Cure? Klar, sagte ich, damit bin ich aufgewachsen. Und spielst du ein Instrument? Ich habe mal Klavier gespielt, aber das ist Ewigkeiten her. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es noch kann. Was man einmal gelernt hat, vergisst man nie. Wieso fragst du überhaupt? Sarahs Augen strahlten. Du könntest dich unserer Band anschließen. Du magst die 80er und du spielst ein Instrument. Es passt einfach alles perfekt zusammen. Stell es dir doch mal vor, nur eine Sekunde, das wäre doch toll. Im Moment bin ich oft mit Christopher allein im Studio und es ist trocken. Das Studio ist trocken? Fragte ich amüsiert. Na klar, das Studio ist eine Wüste, so richtig, richtig trocken. Sie lachte. Oh, ich muss Chris unbedingt fragen, ob er dich in die Band aufnimmt. Das würde bestimmt wieder frischen Wind in unsere Songs bringen. Du bist unsere Rettung, Alex. Sarah war ein Bündel voller Energie und Begeisterung. Christopher möchte doch nur, dass ich so schnell wie möglich wieder verschwinde. Ach, er meint es nicht so. Seinem Inneren will er, dass du bleibst. Weiß er denn schon davon? Noch nicht, aber bald. Ich musste schmunzeln. In meinem Leben hatte ich nie so etwas wie eine beste Freundin gehabt. Ich war burschikos, dickköpfig und hatte eine gewisse Abneigung gegenüber Frauen. Männer waren eben unkompensierter und mit Mädchen kannte ich mich nicht aus. Die meiste Zeit meiner Kindheit hatte ich mit Christopher verbracht. Schon damals hatte ich versucht, so cool wie möglich zu wirken, in der Hoffnung, Christophers Sympathie zu erlangen. Das brachte mich oft in unangenehme Situationen, zum Beispiel die Sache mit dem Dartpfeil. Ich war damals um die 5 Jahre alt gewesen. Christopher besaß damals eine Dartscheibe, die draußen im Gartenhäuschen hing. Er liebte es, die Pfeile zu werfen. Vermutlich war das eine Art, mit seiner aufkeimenden Aggression klarzukommen. Er hatte mir verboten, auch nur in die Nähe der Dartscheibe zu gehen, denn dort steckten auch die Pfeile, wenn er gerade nicht spielte. Um ihn zu beeindrucken, näherte ich mich an besagtem Tag der Scheibe. Ich wollte es auch versuchen, die Pfeile zu werfen. Das konnte ja nicht so schwer sein, dachte ich mir. Aber bereits um die Pfeile herauszuziehen, bedurfte es einiger Anstrengung. Ich war klein, stellte mich auf die Zehenspitzen, konnte aber nicht herankommen. Also ging ich in das Häuschen, holte mir einen der weißen Gartenstühle heraus, stellte mich darauf, zog an dem Bündel Pfeilen, die in der Mitte steckten, verlor das Gleichgewicht, der Stuhl kippte, ich fiel unglücklich und hatte einen Pfeil in meinen Arm stecken. Das Geschrei war groß und die Schuld dafür bekam nicht ich, sondern mein Bruder, der damit gar nichts zu tun gehabt hatte. 4 Wochen Hausarrest. Er war wochenlang sauer auf mich und sprach kein Wort mit mir. Meine Eltern wiederum nahmen das als Anlass, ihn noch mehr zu bestrafen, wenn er sich nicht netter mir gegenüber verhalten würde. Was für eine schlimme Situation ich ihn gebracht hatte. Er nannte mich dann heimlich das Chaos und zog mich damit auf, wenn meine Eltern nicht hinsahen. Das war dann wie die wohlverdiente Strafe, die ich geduldig ertrug.